Ego, lass mal Krise, lass mal Filme, lass mal schieben, lass mal Faker, lass mal Feature, lass mal Falsche, lass mal Lüne, lass mal. Diese, die schon mit dem Feind kooperieren, anstatt sich auf eigene Energie nur auf Neiden konzentrieren. Lass mal diese Weiber, die nur die Groovy-Filme schieben, die sich benehmen wie rollige Katzen, aber erwarten die pure Liebe. Lass mal bei den Brüdern nur für Scheine intrigieren, oder die Jungs, die schon bei dem kleinsten Stress bei dem übernächsten Team sind. Lass mal nur wegen Angst bei irgendjemandem kriechen, aber sobald man ihn in den Raum lässt, immer den harten Macker markieren. Lass mal, wenn sie von Ehre reden, doch sich benehmen wie Tiere, oder wie du ihr eigenes Leben verkacken, doch andere therapieren. Lass mal die beiseite, die nur deine Zeit verlieren. Wurde denn davon bringt das Leben dir leider noch viele. Also lass mal, ich steige weiter mein Training, lerne aus meinen Fehlern. Jedes Mal sagt mir das Leben wieder, lass mal. Jeden Abend zeigt eine Regel, begleite mich auf dem Weg. Denn jedes Mal sagt mir das Leben wieder, lass mal. Ich steige weiter mein Training, lerne aus meinen Fehlern. Jedes Mal sagt mir das Leben wieder, lass mal. Jede Narbe zeigt eine Regel, begleite mich auf den Weg. Denn jedes Mal sagt mir das Leben wieder, lass mal. Lass mal diese Penner, die gerne den Schatten provozieren, aber sich wundern, wenn Paranoia kommt und sich dann bei Nacht verkriechen. Lass mal sich wegballern mit viel zu großen Zügen, doch nie ohne fremde Hilfe rauskommen aus dieser Tiefe. Lass mal jemand, der dir sagt, du erreichst nicht deine Ziele, ist nur ein Dämon, der wieder versucht, deinen Geist zu limitieren. Lass mal deine Internetwelt und die Eier beim Kommentieren, weil in der Realität, in der ich lebe, sie mich kein bisschen interessieren. Lass mal das arrogante Pack ruhig hochfliegen, doch weil zu nah an die Sonne herankommt, der verbrennt sich auch die Flügel. Lass mal das drauftreten, wenn andere unten liegen, denn das Karma bringt dir alles dreimal wieder. Also lass mal. Ich steige weiter mein Training, lerne aus meinen Fehlern. Jedes Mal sagt mir das Leben wieder, lass mal. Jede Narbe zeigt eine Regel, begleite mich auf dem Weg. Denn jedes Mal sagt mir das Leben wieder, lass mal. Ich steige weiter mein Training, lerne aus meinen Fehlern. Jedes Mal sagt mir das Leben wieder, lass mal. Jede Narbe zeigt eine Regel, begleite mich auf dem Weg. Denn jedes Mal sagt mir das Leben wieder, lass mal. Ego, lass mal Krise, lass mal Filme, lass mal schieben, lass mal Faker, lass mal Feature, lass mal Falsche, lass mal Lüne, lass mal.